Denn in dem kleinen Teiche steht ein Pavillon aus grünen und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers wölbt die Brücke sich aus Jade zu dem Pavillon hinüber. In dem Häuschen sitzen Freunde, schön gekleidet, trinken, plaudern, manche schreiben Verse nieder. Ihre Seidene begleiten Rückes, ihre Seidene Mützen hocken lustig tief im Nacken. Alles auf dem Kopf stehen, in dem Pavillon aus grünen und aus weißem Porzellan. Wie ein Halbmond steht die Brücke, umgekehrt.